was stolz und mutig brennt, weder Furcht noch Zweifel kennt, was jedem Sturm entschlossen trotzt und Ehre über alles setzt. So erhaben, stark und rein kann eines Kämpfers Herz nur sein. Kämpferherz. In der Stadt, auf den Straßen des Lichts, stehen starke Männer, fürchten keine Pflicht. Sie tragen die Lasten, die andere nicht heben, mit Mut und Kraft, um weiterzugehen. Sie fallen und stehen auf immer wieder. Mit jedem Schlag werden sie nur noch kühner. Denn echte Kämpfer kennen keine Grenzen. Ihre Stärke liegt in ihrem Herzen und den Händen. Starke Männer, unbeugsam und frei, kämpfen für Träume, lassen niemals los dabei. Mit Händen aus Stahl und Herzen so rein, zeigen uns den Weg, lassen uns nicht allein. In diesen Zeiten stehen sie wie eine Wand, in Sturm und Wind in jedem Land. Die Freiheit ist das höchste Streben, bereit jeden noch so schweren Weg zu gehen. In den Tiefen der Nacht, wenn die Welt verweilt, sind sie da und kämpfen, auch wenn sie das Schicksal ereilt. Sie bauen und schaffen für ein besseres Morgen. Starke Männer tragen die Welt und ihre Sorgen. Sie fallen und stehen auf immer wieder, mit jedem Schlag werden sie nur noch kühner. Denn echte Kämpfer kennen keine Grenzen. Ihre Stärke liegt in ihrem Herzen und den Händen. Starke Männer und weisam und frei, kämpfen für Träume, lassen niemals los dabei. Mit Händen auf Stahl und Herzen so rein, zeigen uns den Weg, lassen uns nicht allein. In diesen Zeiten stehen sie wie eine Wand, im Sturm und Wind in jedem Land. Die Freiheit ist das höchste Streben, bereit jeden noch so schweren Weg zu gehen. In Schatten und Licht, Tag ein, Tag aus, starke Männer gehen ihren Weg, stolz und geradeaus. Sie sind die Säulen, auf denen wir stehen. Mit ihrer Kraft und ihrem Mut wird die Welt sich weiter drehen. Starke Männer, unbeugsam und frei, kämpfen für Träume, lassen niemals los dabei. Mit Händen aus Stahl und Herzen so rein, zeigen uns den Weg, lassen uns nicht allein. In diesen Zeiten stehen sie wie eine Wand, mit Sturm und Wind in jedem Land. Die Freiheit ist das höchste Streben, bereit jeden noch so schweren Weg zu gehen. Starke Männer, unbeugsam und frei, kämpfen für Träume, lassen niemals los dabei. Mit Händen aus Stahl und Herzen so rein, zeigen uns den Weg, lassen uns nicht allein. In diesen Zeiten stehen sie wie eine Wand. Straßen sind leer, die Lichter sind kalt, die Welt, die wir kannten, sie ist jetzt alt. Die Stimmen der Hoffnung, sie flüstern leise, unsere Herzen suchen nach einer großen Reise. Neue Wege, die wir gestalten, nur gemeinsam Hand in Hand. Segel vom Eisen geschlagen. Die Ketten gesprengt nach so vielen Tagen. Die Tür springt auf, das Licht fällt hinein. Wir treten hinaus und werden frei sein. Ein Hammer schlagt halt durch die Nacht. Die Ketten zerbrechen, das Volk ist erwacht. Wir haben den Riegel vom Eisen geschlagen. Die Ketten gesprengt nach so vielen Tagen. Neue Wege, die wir gehen. Unbekannte Horizonte sind zu sehen. Lasst uns träumen, lasst uns glauben. Niemals lassen wir uns die Freiheit rauben. Neue Wege werden uns führen. Diese Pfade lassen uns neue führen. Die wir in Letzter gesehen. Dafür werden sie öffnen und weitergehen. Neue Wege, die wir gehen. Unbekannte Horizonte sind zu sehen. Lasst uns träumen, lasst uns glauben. Niemals lassen wir uns die Freiheit rauben. Neue Wege werden uns führen. Diese Pfade öffnen uns neue Türen. Die wir jetzt noch nicht sehen. Doch wir werden sie öffnen und weitergehen. Inmitten grüner Wälder, wo die Eichen stolz bestehen. Verborgene Kräfte wohnen, die kaum je ein Mensch gesehen. Die Wurzeln tief im Erdreich, die Kronen strecken sich zum Licht. So sind auch deutsche Seelen, stark und voller Zuversicht. Geschichten aus vergangenen Zeiten erfüllen von Gemach die in des Volkes Herzen seit jeher stille Wacht. In jedem Lied, in jedem Klang, da schwingt ein Funken mit von Weisheit und von Stärke. Jeder kämpft den anderen mit. Die Hände fleißig, die Herzen rein, die Augen scharf und klar. Die tragen die Erinnerung an das, was einstmal war. Die Stürme kommen, die Stürme gehen, doch stets bleibt unversehrt die Kraft, die tief im Innern wohnt und deine Seele stärkt. Geschichten aus vergangenen Zeiten erfüllen von Gemach die in des Volkes Herzen seit jeher stille Wacht. In jedem Lied, in jedem Klang, da schwingt ein Funken mit von Weisheit und von Stärke. Jeder kämpft den anderen mit. We'll be right back. Widerstand. Und wir werden nicht untergehen. Unser Streben, das uns nichts antreibt. Ein Volk, das niemals einer Welt voll Glanz und Schein. Gehen echte Männer ihren Weg allein. Mit Stärke im Herzen, unerschrocken und kühn, kämpfen sie weiter, immer weiter. Durch die dunklen Nächte, durch die harte Zeit. Sie geben niemals auf, sind stets bereit. Mit Stolz und Würde, mit Eis in der Hand, verteidigen sie das Vaterland. Für das, was sie lieben, für Frau und Kind. Unbeugsam und stark im Herz zu rein. Echte Männer, das wollen wir sein. Kämpfer, Herz, so mutig und frei. Wenn uns brennt das Feuer, das nie vergeht. Wir stehen zusammen, vereint im Streit. Bis die Dunkelheit vor dem Morgen vergeht. In unserem Herzen sie verwurzelt bleibt. Unser Stimmen, das uns stets antreibt. Ein Volk, das niemals aufgibt. Bis der letzte Stern am Himmel steht. Kämpfer, Herz, so mutig und frei. In uns brennt das Feuer, das nie vergeht. Wir stehen zusammen, vereint im Streit. Bis die Dunkelheit vor dem Morgen vergeht. In unseren Herzen sie verwurzelt bleibt. Unser Stimmen, das uns stets antreibt. Ein Volk, das niemals aufgibt. Bis der letzte Stern am Himmel steht. los, ich muss hier raus, der Tag erwartet mehr. Der Wecker klingelt laut, mein Herz schlägt wie ein Takt. Ich weiß, ich geh nicht auf, hab meinen Mut hier jetzt gepackt. Überlebe jeden Tag, egal wie schwer es ist. Geh den Weg Schritt für Schritt, auch wenn der Sturm mich heute trifft. Halte den Kopf immer hoch, auch wenn die Welt zerbricht. Denn ich weiß, irgendwo da wartet mich. Manchmal fühl ich mich verloren, der Weg scheint mir so weit. Doch ich kämpfe mich nach vorn durch das Unheil dieser Zeit. Jeder Rückschlag macht mich stark, ich steh immer wieder auf. Hoffnung trägt mich durch die Nacht, egal wie weit ich heute lauf. Überlebe jeden Tag, egal wie schwer es ist. Geh den Weg Schritt für Schritt, auch wenn der Sturm mich heute trifft. Halte den Kopf immer hoch, auch wenn die Welt zerbricht. Denn ich weiß, irgendwo da wartet mich. Und wenn der Tag sich neigt, die Schatten länger werden, ich weiß, ich hab's erreicht, finde Frieden hier auf Erden. Jeder Tag ist ein Geschenk, auch wenn der müde macht. Ich bin im Geiste frei, in dieser stillen Nacht. Überlebe jeden Tag, egal wie schwer es ist. Geh den Weg Schritt für Schritt, auch wenn der Sturm mich heute trifft. Halte den Kopf immer hoch, auch wenn die Welt zerbricht. Denn ich weiß, irgendwo da wartet mich. Überlebe jeden Tag, egal wie schwer es ist. Geh den Weg Schritt für Schritt, auch wenn der Sturm mich heute trifft. Halte den Kopf immer hoch, auch wenn die Welt zerbricht. Denn ich weiß, irgendwo da wartet Fuck. deinen Weg nach vorn. Stück für Stück und Schritt für Schritt. Durch die Tränen und das Lachen, durch die Freude und den Schmerz hast du dich selbst gefunden. Stark und mit großem Herz. All die Narben, die du trägst, erzählen deine Geschichte. Jede Wunde, jede Narbe ist ein Zeichen im Lichte. Sie erinnern an die Kämpfe, die du siegreich überstandest. All die Narben, die du trägst, sind der Beweis für Mut und Leid. All die Narben, die du trägst, erzählen deine Geschichte. Jede Wunde, jede Narbe ist ein Zeichen im Lichte. Sie erinnern an die Kämpfe, die du siegreich überstandest. Weil die Narben, die du trägst, sind der Beweis für Mut und Fleiß. Für Mut und Fleiß. Wir sind im Leben. zu erreichen. Wir zielen diese Momente. Diese Momente, in denen wir nach anderen streben, Grenzen überschreiten, nach den Sternen greifen, das Unbekannte erforschen. Wir zählen diese Momente zu unseren größten Erfolgen. Doch all das haben wir verloren. Oder vielleicht haben wir nur vergessen.